Ich marschier wie der Mario Richtung Gegner und sieh da Panik aus der dichten Nebel. Ich find das wie South Park ein witziges Thema. Auch ein Rückwärtssalto wie Luigi richtig daneben. Auf die Fresse, hier sind offen, shit, ist das dämlich. Das Loch in der Jeans fängt ein bisschen zu quälen an. Fang mit Hosen, es in der Hinsicht zum Nähen an. Ich bin der, vor dem du Gesicht nicht mehr sehen kannst. Auf von der, ja, auf von der, nein. Auch dafür ist mein Bauch zu fett. Ich hab wie immer diese Kinderschinder finde. Belohnt mit einem Silberringer mit Zellfinger. Ich bin ein bleiber Hinterwöhler. Doch in meinem Live-Car stinge es höchstens. Weil mein Dialekt erklingt, achte auf den Lärmpegel. Meine Texte sind schwarz, so verdammt wie Kernknebel. Hey, das ist kranke Shit, alle Rick und Morty. Ja, let's get swifty und jetzt verpiss die. Scheiß auf Reimschema, es kämpft doch eh nicht klar. Sorg für Kurzschlüsse im Hirn, schlechter Elektriker. Verstehst mich, hä, du kleiner Hurenbock. Heißt letzten Endes mach ich wieder nur Umfug. Den Herz gibt's heftig, boah, das ist schon dein Legend. Hast du Maskus alle schrecken, ja, bringt's mir gleich den Nächsten. Ich brauch halt einfach Action, stark versuffer, aggressiv. Hancock auf dem Beat, da bei Charlie, nennen's mich. Da außer Weide, ja direkt aus der Matrix. Rodi oder blaue Bullen, Hauptsache Party. Denn ich lass einfach reidig, Gesichtszüge entgleisen. Ja quasi, wir holen noch eine Überdosis Teile. Und meine letzte Zeile wird ein echter Überbrüller. Doch bis jetzt letztlich mit einem Lückenfüller. Das ist ja mich ganz so bringt mein Körper an, nie mit Leben noch. Für die Show ist jetzt finished. Fatality. Kein Sieg bezwecke mit gezielten Schüssen dein Untergang. Bin unbekannt, kein Gold an den Hals oder an der Wand. Wir sind unser eigener Mittelpunkt, die Welt dreht sich um uns. Stehe vor Mike für mich und die Jungs, schreibe das auf, was ich denke, wieso Zensur. Hinterlasse Abdrücke auf dem Blätter, meine Spur. Genug, damit legen wir erstmal los. Bin der Chef von Red 68, sitze ganz oben auf dem Thron. Statistisch gesehen habe ich Stimmungsrecht, egal ob im Label oder auf dem Track. Sag, die Qualität ist minder bemittelt, die Lines haben kaum Punch. Doch du zitterst in dein Zimmer und hast Angst. Fliege über dem Beat mit meinem Gütesiege. Red 68 verteilt Lines, die töten wie Schüsse einer Desert Eagle. Ihr geilen Fansnitch ist euer Partner Scotland Yard. Doch wenn Kugeln fliegen, scheißen sie auf deinen Arsch. Lassen euch fallen, es gibt immer Ersatz. Präg in dir ein, merk in dir gut diesen Satz. Reiße deine Horde, verbrenne dein billigen Shit. Um euch zu brechen, brauch ich kein Wahrheit, Serum oder Gift. Rauche lieber mein Shit, gib mir mein Sniff. Um zu sehen, wie dein Auge die Wahrheit erblickt. Euer Battle Rap klingt wie die Tinder-Anfrage zum Dating. Shut the fuck up, let's get playing. Rap eine gute oder teuflische Waffe. Menschen ohne Skrupel finanzieren dich mit der illegalen Akte. Ich mach keinen Cent, doch steh stets treu zur Musik, weil was hab ich anderes verdient? Bin ein Sklave verbaler Ausdrucksweise und merke gerade, du sitzt tief, tief in der Scheiße. Wollt deine AMG oder 7er Beamer, dein Traum explodiert wie das Kraftwerk Fukushima. Was würden eure Ansichten nach eurem Part zwingen? Sag mir, was tut ihr abpacken oder abwiegen? Wo ist deine Taschenwaage, deine Materialausgabe? Nix da Einbildung, einfach eine Fanfrage. Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Du bist nicht verwandt mit den Wordfighten. Zahle gut, baller dir einen Text auf Blatt, bis die Leistung deines Akkus schlapp macht. Du rufst an, drück dich weg, keine Zeit, kein Empfang, weil der Teufel ruft an, braucht Geld von der Bank. Mein Geld investiere ich in Hassgewalt, bis der Pegler der Aufnahme bei meiner Stimme wegreißt. Texte verfassen gegen jegliche Art vernünftiger Order, mein Waffenarsenal voller Lines im Ordner.